großer Gemischt entstand. Sein Name heißt BRD und ist unser aller Gott. Hat man uns das Leben, wir wollen ihn nicht, euer Superstar. Eure Pläne heißen Völkermord. Den Volk, das hat ein Bestimmungsort. Schwarz und Weiß, eine Multikulti-Pappe, ist euch schon der Beweis. Ein Scheiß-System, verfault und ausgebrannt, beherrscht von diesen Gaunern, geführt von Suchsan. Hat man uns das Leben gefragt, wir wollen ihn nicht, euer Superstar. Dies ist kein Multikulti-Ort, Deutschland ist unser Geburtsort. Es ist nur die wahre Welt.